Mein Schmerz, meine Freude von Pödefi, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mein Schmerz, meine Freude von Pödefi. Es gibt keinen Schmerz wie meinen Schmerz. O, wenn ich traure, da ist mein Herz ein wehrloses Lamm in den Tatzen von Tigern, die es zerkratzen, die sein Fleisch ausschürfen und das Blut einschlürfen, die sein Eingeweide zerreißen und seine Knochen zerbeißen. Es gibt keine Lust wie meine Lust. O, wenn ich mich freue, da ist meine Brust ein Eden, Strahlen umflossen und vom Sonnenkuss erschlossen, blüht darin eine Rose. Mein Herz, mutwillge Lose, Falter kommen und nippen an ihrem Kelch, und ein Engel berührt sie mit seinen Lippen. Dann bricht er sie sachte vom Stängel und badet die Blume im ewigen Licht und trägt sie vor Gottes Angesicht. Ende von Mein Schmerz, meine Freude von Pödefi.